Das Sportfest um Man Jung De Preis zum Tag der Sonne wurde am 28. April in der Basketballhalle in der Chongqing-Straße in Pyongyang abgeschlossen. An der Abschlussfeier nahmen teil Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TFAK, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Sportler und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang. Den Sportlern, die die neuen Rekorde der Republik abgestellt hatten, wurden die Medaillen verliehen. Die Organisationen und Sportler mit guten Leistungen in Basketball und Volleyball wurden mit den Siegespokalen und Medaillen ausgezeichnet.